Willkommen im Leben. Willkommen auf Kreativ Meets Blog und dem Podcast Seelengeflüster, die 14. Folge. Mein Name ist Bettina Schott und ich freue mich, dass du hier und jetzt reinhörst. Heute mit einem Thema oder besser gesagt mit einer Inspiration aus dem Liedtext Das Abenteuerland von der Musikgruppe Pur. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie schenkt dir ein Land, das Abenteuerland. Kennst du noch den Song von der Gruppe Pur? Was hat das Lied für einen Hype erlebt? Es war der Durchbruch der Band. Das Abenteuerland. Das Lied weckt uns auf, unsere Sehnsüchte, unsere Träume. Es erinnert uns daran, wer wir sind und was in uns steckt. Wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen, auf unser Abenteuer, auf uns. Der triste Himmel macht mich krank, ein schweres, graues Tuch, das die Sinne fast erstickt, die Gewohnheit zu Besuch. Der Alltag hat uns immer wieder fest im Griff. Wir kommen einfach nicht mehr zum Denken, zum Fühlen. Ein schweres, graues Tuch. Wobei man sich fragt, wie wir diese Schwere, was uns fast erstickt, was eng und schwer macht, wieder in Leichtigkeit verwandeln können. Wie gelingt es uns, den Schleier, den tristen Alltag zu durchbrechen und uns voll und ganz auf unser Leben einzulassen? Voll und ganz. Lange nichts mehr aufgetankt, die Batterien sind leer. In ein Labyrinth verstrickt, ich sehe den Weg nicht mehr. Will hier weg, will hier raus, will ich, wünsch mir was. Ja, wünsch mir was. Was können wir tun, um unsere Batterien wieder aufzufüllen, uns zu entstricken und das Leben wieder leicht und spielerisch zu leben? Jeder wünscht sich doch frei zu sein, leicht zu sein, unbeschwert und spontan, das Leben einfach zu genießen. Wir wünschen uns, dem Alltag zu entfliehen. Fluchtgedanken. Ausbrechen aus dem Trott, der immer wiederkehrenden Routine, die uns lähmt und abstumpft und uns blind macht. Wir werden blind und übersehen die kleinen Glücksmomente, die Menschen, die uns in Liebe begegnen, die kleinen Geschenke, die uns das Leben jeden Tag und immer wieder vor die Füße legt. Die kleinen Momente, die uns verführen, uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir übersehen das Kind, das uns freundlich anlächelt, das kleine Extrabonbon, das uns eine Verkäuferin im Supermarkt heimlich in die Tüte steckt. Und ein kleiner Junge nimmt dich an die Hand. Er winkt mir zu und grinst. Komm hier weg, komm hier raus, komm, ich zeig dir was, das du verlernt hast, vor lauter Verstand. Wer ist der kleine Junge? Dein inneres Kind? Es ist immer noch da, in dir. Und dein Kind wartet nur darauf, dich an die Hand zu nehmen und dir das Abenteuerland zu zeigen, dich zu entführen auf deine Spielwiese. Weißt du noch? Wie hat sich das angefühlt, als die Zeit einfach keine Rolle gespielt hat? Als dein Leben ohne Plan war, einfach so vor sich hin tröpfelte? Von was hast du geträumt, rumgesponnen? Wer wolltest du immer sein und was wolltest du auf jeden Fall nie tun, wenn du mal erwachsen bist? Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Wenn wir Abenteuer erleben wollen, müssen wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben. So wie einen Mantel. Einfach mal ablegen. Raus aus dem Mantel des Alltags, der uns umhüllt. Und reinschlüpfen in was Leichteres. Was wir uns bisher vielleicht gar nicht getraut haben anzuziehen. Etwas Verrücktes, Buntes, Närrisches, fast Verbotenes. Einfach mal kurz reinschlüpfen. Sieht ja keiner. Ist ja nur so in deinen Gedanken. Der Song pustet dir Wind unter deine Flügel. Das Abenteuerland. Wenn du dich auf dein Abenteuer einlassen willst, musst du deinen Verstand loslassen. Raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Denn die Fantasie schenkt dir ein Land, das Abenteuerland. Die Magie des Lebens sprüht aus deinem Herzen und lässt deine Träume, Sehnsüchte und Wünsche wahr werden. Herrlich. Wünschst du dir das auch? So ein Land, in dem du du sein darfst, dein Abenteuerland. Alles das ist möglich in dir drin, in deinem Land. Trau dich mal zu spinnen, es liegt in deiner Hand. Heute möchte ich dich dazu einladen, einmal was Neues auszuprobieren. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten. Such dir jetzt was aus. Es liegt in deiner Hand. Lauf einmal rückwärts. Nimm einen anderen Nachhauseweg, einen Umweg. Geh mal wieder tanzen. Besuche ein Musikfestival. Schau dir die Tiere im Zoo an. Lass einen Drachen steigen. Hüpf in eine Wasserpfütze. Dreh dich im Kreis, bis dir schwindlig wird. Mach einen Purzelbaum. Zieh eine Fratze. Erfinde eine Geschichte. Mach doch mal wieder blau. Buche eine Probefahrt mit einem spitzen, super tollen Auto. Leg dich auf eine Wiese und schau, wie die Wolken ziehen. Beobachte eine Schnecke. Küsse, bis dir schwindlig wird. Lauf barfuß auf dem Rasen. Und erzähle deinem oder deiner Liebsten, von was du gerade träumst. Die Armee der Zeigefinger brüllt, du spinnst. Ich streck den Finger aus. Ich verhexe, verbanne. Ich hab die Macht, solange der Kleine da im Spiegel noch grinst. Mich hat Melanie Ahring dazu eingeladen, mich zusammen mit ihr und Nick von einem Grashügel herunterrollen zu lassen. Wir haben uns kurzerhand ineinander verkeilt und wir bekamen alle drei einen Lachflash. Hatte keine Ahnung mehr, wo oben oder unten ist. Keine Kontrolle mehr. Mir war ganz schwindlig und der Schwindel und der Kontrollverlust hat mir auf einmal richtig Angst gemacht. Es hat sich unangenehm angefühlt, bis ich mich daran erinnert habe, dass ich als Kind das jeden Tag und ganz oft gemacht habe. Purzelbäume, im Kreis gedreht, bis mir schwindlig war und ich umgefallen bin, mich auf der Schaukel eingedreht und wieder sausen gelassen oder zusammen mit einer Freundin im Kreis getanzt habe. Als Kind hat mir es Spaß gemacht, die Kontrolle zu verlieren, alles loszulassen. Und als ich mich daran erinnert habe, stieg das Adrenalin in mir hoch und ich war sowas von aufgedreht und happy und leicht und frei und happy und dass ich am liebsten noch mal im Buckel runtergerollt wäre. Tagelang war ich schwipst von diesem Gefühl. Probier es aus. Such dir was aus. Spür, dass du lebst. Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Wenn du Lust hast, schau im Ideenshop nach den kreativen Online-Kursen, bei denen du wieder Freude am Gestalten und Entdecken sammeln und Neues ausprobieren kannst. Schreib mir ganz bald, was du angestellt, ausprobiert, Verrücktes getan hast und vor allem, wie es sich für dich angefühlt hat. Ich freue mich, von dir zu hören bzw. zu lesen. Schreibe mir dein Feedback direkt in das Kommentarfeld oder schreib mir eine E-Mail unter info@kreativmitsblog.de. Und wenn dir der Podcast Seelengeflüster gefallen hat, dann freue ich mich über dein Teilen auf den Social-Media-Kanälen. Ja, und damit ist die 14. Folge vom Podcast Seelengeflüster auch schon zu Ende. Aber wenn du Lust hast, kannst du bald wieder eine neue Episode aus dem Ideenreich Kreativmitsblog hören. Und sie wird wieder beginnen, wie alle meine Podcasts beginnen. Willkommen im Leben. Alles Liebe, deine Bettina.